Ich sagte meinem Kollegen, dass er die Schuld im Schicksal der Einzelnen gesucht habe, nicht im System. Dass er die Menschen als arme Würstchen dargestellt habe, als Hilflose, nicht als Unterdrückte. Im Verlauf unseres Gesprächs verstand ich, dass genau das bereits ihr Zugeständnis war. Dass sie diese Menschen nicht nur als faul oder dumm beschrieben, sondern auch als vom Schicksal gebeutelt, war für die Reporter eine Erkenntnis, die ihnen und den Lesern viel Verständnis abverlangt hatte. Und nun kam ich und wollte ihnen erklären, dass sie in Wirklichkeit gar nichts verstanden hätten. Wir sagten uns gegenseitig, dass wir uns sehr schätzten, aber nicht zueinander kommen würden und legten auf. Auch deshalb, weil es mir totenpeinlich war, dass ich die ganze Zeit heulen musste. Das lag an meiner Wut, weniger auf die Reporter, als aufgrund des Gefühls, in ihrer Welt nicht willkommen zu sein. Der Gewissheit, dass sie nicht nur in einer Redaktion die Deutungshoheit hatten, in der auch ich arbeitete, sondern auch im Leben meiner Eltern, in dem Viertel, aus dem ich komme, und in dem lauter Menschen leben, die Reporter mitleidig als Arbeitslosenadel bezeichnen würden.